Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ladies and Gentlemen on Platform. Also dann, bleib gesund und nähre dich redlich. Das sagst du, Erik der Spötter? Ausgerechnet. Nein, im Ernst. Ich meine es ernst. Wenn du willst, tot ernst. Ah, der Gevatter tot. Ein Mann, ein Mord. Sagten unsere Väter früher. Ja, früher. Früher hast du einen soliden Mord gründlich vorbereitet und sauber ausgeführt und konntest ein Jahr lang davon leben. Nicht üppig, aber immerhin. Heute bist du nach 8 Monaten abgebrannt. Ja, das ist lange her. Deswegen habe ich mich auch mehr auf Wirtschaftskriminalität verlegt. Ja, Nebenjobs, die nicht viel bringen. Kleine, riskante Sachen. Ich verstehe nichts davon. Aber wenn mal was schief geht, am Ende setzt du deinen Ruf aufs Spiel und bleibst trotzdem knapp bei Kasse. Außerdem, was ist ein Kriminalroman gegen einen Börsenbericht? Weißt du, die Fantasie der Manager stellt unsere Erfindungskraft schon längst in den Schatten. Geht los. Also dann, danke nochmal für deine Gastfreundschaft. Dein Rotwein war gut, deine Pelmeni noch besser. Und unser Palaver über Mord und Totschlag hat allen gut getan. Der Dank geht an dich. Du hast den Kommissar eingeladen. Er ist kein Kommissar. Ja, okay, den Genossen Oberleutnant AD, korrekt? Jawohl. Immerhin weiß ich seit heute, auch im Osten sah die kriminalistische Tagesarbeit anders aus als in unseren Romanen. Ich fand den Mann kompetent und ziemlich ehrlich. Manfred soll ihn nicht dauernd ärgern. Und grüße Ulf und Bettine nochmal. Vielversprechender Nachwuchs, wirklich. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ciao, Erik. Tschüss. Nächstes Jahr treffen wir uns bei mir. Gut. Ein Spiel von Peter Gugisch. Regie Uwe Scharek. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie im ICE der Deutschen Bahn nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board of the ICE durch Hamburg-Altona. Ach, Erik, gut, dass du kommst. Magst du auch einen Schluck? Ja, aber gerne. Na, das sieht hier doch schon sehr einladend aus. Ich soll euch übrigens alle grüßen. Besonders unseren Referenten. Unseren Referenten, ja. Prima, stell dir mal vor, der Herr Referent liest keine Kriminalromane. Er kennt weder Nesbo noch Mankel und unsere Bücher sowieso nicht. Ich dachte, das gehörte bei Ihnen zur Pflichtlektüre. Sozialistische Weiterbildung. Na, wenigstens die Krimis aus der großen Sowjetunion. Tut mir leid. Noch eine Besonderheit der DDR. Ich muss Sie korrigieren. Auch in der Bundesrepublik gehörten Chandler und Poe nicht zum Ausbildungsprogramm für künftige Kriminalisten. Immerhin kennen Sie die Namen. Ich habe sogar Ihre Bücher gelesen. Dürrenmatt auch? Dürrenmatt auch, lieber Ulf. Und den Raskolnikow. Vermutlich auch den Ödipus Rex? Nee, aber den habe ich im Theater gesehen. Ah, ich verstehe. Sie sind ein Snob. Sophokles und Dostojewski, natürlich, Poe. Hammett mit großem Bedenken, Semenon, Igittigit. Den Wanderweg kennen Sie natürlich auch nicht. Der stammt übrigens von mir und hatte jetzt die 3. Auflage. Aber Sie lesen ja keine Krimis. Liebe Bettine, Ihr Zorn ist zauberhaft, aber ich habe ihn nicht verdient. Ich nehme an, in Ihrem Roman geht es um ein Kapitalverbrechen, also um Mord. Vielleicht um Sexualmord. Und der Kommissar, ein richtiger, tüchtiger Kommissar, der sich gegen vielerlei Widerstände durchsetzt, löst den Fall. Er ist erfolgreich. Wahrscheinlich zum Ärger seiner Vorgesetzten, aber er ist verbittert. Denn die wirklichen Verbrechen bleiben ungesühnt. Moment. Woher kennen Sie meinen... Ich kenne Ihr Buch nicht. Ich habe ein Grundmuster zitiert. Es gibt nicht allzu viele und dieses, dachte ich, könnte zu Ihnen passen. Ja, aber das Sexualdelikt... Geraten. Einfach nur geraten. Wer so jung und schön ist wie Sie, steigt gern hinab in die Katakomben der menschlichen Natur. Und weil Sie die Grundmuster kennen, verachten Sie die Kriminalromane? Nein, Erik, ich verachte sie nicht. Warum denn? Wer einen Kriminalroman zur Hand nimmt, der weiß ja, dass hier ein altbekanntes Muster variiert wird. Zuweilen kunstvoll, oft raffiniert. Und manchmal sogar überraschend. Das wollen die Leser lesen. Und am Abend wollen sie es im Fernsehen sehen. Möglichst zweimal hintereinander. Mich langweilt es. Vielleicht nur mich. Aber warum soll ich mich mit einem Fall beschäftigen, den der Verfasser bereits gelöst hat? Er kennt den Schluss. Warum versteckt er ihn vor mir? Meine berufliche Aufgabe war es, ungeklärte Fälle zu lösen. Manchmal schreckliche Fälle. Aber keine Denksportaufgaben. Dafür gibt es Sudoku. Das klingt gut. Ist aber Unsinn. Der Genosse Oberleutnant Genosse ist doch richtig. Hat sich mit der real existierenden Welt befasst, mit den wirklichen Dingen. Die Welt der Fantasie langweilt ihn. Das mit Verlaub ist nicht Snobismus, das nenne ich Banausentum. Manfred. Wir sind keine Kriminalisten, wir schreiben Bücher und erzählen in diesen Büchern von Menschen, die in den Umkreis von Verbrechen geraten. Als Opfer, als Täter, als Ermittler, fast nie als Richter. Das macht einen guten Kriminalroman aus, nicht die Spurensuche nach dem Verbrecher. Deshalb verehre ich Dostojewskis Prestoplenie in Nakazanie. Schuld und Sühne. Schön gesagt. Ist doch gut, wenn man mal Russisch gelernt hat. Du bist unerträglich, Manfred. Vielleicht müsste es für Sie einen Kriminalroman mit offenem Schluss geben. Glaube ich nicht. Eine Geschichte muss zu Ende gedacht sein. Auch bei einem offenen Schluss weiß der Autor Bescheid. Den offenen Schluss gibt's nur im Leben. Das heißt dann, der Fall wurde nicht gelöst. Aber zu Ihrer Attacke, Manfred, ich darf doch Manfred sagen. Natürlich. Friedrich Wilhelm, gut preußisch. Angenehm. Aber zu Ihrer Attacke, Manfred. Ich schätze gute Kriminalgeschichten. Ich bin nur nicht bereit, eine Fährte zu suchen, an die der Autor schon bunte Fähnchen gesteckt hat. Na, dann schauen wir doch mal, wie Sie einer Fährte folgen. Was ist jetzt? Wollen Sie den Kellner rufen? Ihr Telefon klingelt. Wie bitte? Ihr Telefon. Haben Sie immer so eine lange Leitung? Ach, spielen Sie doch mit. Ja, natürlich. Ja, ich verstehe. Ich bin am Apparat. Hallo? Hallo ist heute nicht da. Der feiert Kindergeburtstag. Ist dort die Mordkommission? Ja. Wir haben einen Mord. Fein, wie sieht er denn aus? Wie? Ach so. Ja, wir haben einen Tod. Der sieht so aus, wie man aussieht, wenn man ermordet worden ist. Erschossen? Na, zertrampelt. Gibt es bei Ihnen Elefanten oder wilde Büffel? Sie denken wohl, ich mache Spaß. Wir wohnen Lupinenstraße. Das ist eine anständige Gegend. Wenn da einer auf dem Bürgersteig liegt und sieht aus wie eine überfahrene Katz, dann ist er keines natürlichen Todes gestorben. Okay, verändern Sie nichts, fassen Sie nichts an. Wir sind in 10 Minuten da. Hallo? Aufgelegt. Einfach aufgelegt. Wolf? Ich heiße Ulf, wenn Sie mich meinen. Also Ulf. Von wo kam der Anruf? Von wo? Das weiß ich jetzt nicht. Na prima. Könnte es sein, dass Sie sich Ihre Entscheidung für den Beruf des Kriminalassistenten noch mal überlegen sollten? Holen Sie den Wagen, Ulf. Wir fahren in die Lupinenstraße. Also bitte. Bettine. Haben Sie eine heiße Spur? Nein. Ich wollte nur fragen, sind Sie eigentlich immer so ruppig? Richten Sie diese Frage an Ihren Chef? Nein, an den Referenten. Also, an Sie. Darf ich Sie Kommissar nennen? Ich meine, ich kann doch nicht genau so Oberleutnant sagen. Das sind 2 Fragen. Zur ersten, ruppig bin ich nur am Montagmorgen. Montags mag ich keine Leichen und schon gar keine Zertrampelten. Und zur zweiten Frage, nennen Sie mich, wie Sie wollen. Vor 25 Jahren hat mich niemand gefragt, ob ich künftig ein Kommissar sein wollte. Damals habe ich den privaten Wachdienst aufgebaut, um den uns heute die Polizei beneidet. Ende der Fragestunde. Halten Sie hier die Stellung, Bettine. Wir fahren in die Lupinenstraße. Ach, können wir uns den Ortstermin nicht ersparen? Wer soll ihn denn wahrnehmen? Natürlich wir. Ich meine die K. Aber für uns hier im Zug bringt das doch nichts. Es bringt nichts. Hier spricht der Dichter. Action, Action, Action. Recherche ist langweilig. Wissen Sie, dass eine genaue Aufnahme der Tatumstände die Grundlage für alle weiteren Untersuchungen ist? Wissen Sie, dass immer wieder Urteile kassiert werden, weil am Tatort schlampig gearbeitet wurde? Weil die Ergebnisse lückenhaft sind? Aber für den Herrn Kriminalromanschreiber ist der Ortstermin entbehrlich. Ich wollte doch nur... Schluss jetzt. Der Himmel bewahre uns vor den Literaten. Aber ich bin kein Spielverderber. Wir sitzen also wieder in meinem Büro. Sagen wir am Nachmittag. Erik, fassen Sie zusammen, was wir am Tatort ermittelt haben. Ich? Ja, ich bitte darum. Also, der Tote war ein junger Mann. Landstreichertyp mit kaputten Hosen. Keine sympathische Erscheinung. Er lag auf dem Bürgersteig. In Heinrichshorst sagt man nicht Gehweg, sondern Bürgersteig oder Trottoir. Vor einem starken Zaunpfahl, vermutlich deutsche Buche. Verzichten Sie auf Lyrik. Am Holz haben wir Haarspuren und Blut gefunden. Passt zu einer tiefen Wunde am Hinterkopf. Offenbar ist er mit ziemlicher Gewalt gegen den Pfahl gestoßen worden. Dann hat man auf ihn rumgetreten. Als wir ihn auf dem Obduktionstisch hatten, nackt, ist uns fast schlecht geworden. Der Unterleib war förmlich zerstampft. Bauchdecke, Hoden, Oberschenkel, alles. Wenn du rausgehen willst, Bettine, wir würden das verstehen. Ja, glaubst du, ich kann mir meine Leichen künftig aussuchen? Tatzeit? Am späten Abend, so gegen 22 Uhr. Danke, Erik. Ulf, fassen Sie zusammen. Wir haben also eine Leiche, die Todesursache, die Tatzeit und offenbar auch den Ort, wo der Mord begangen wurde. Ach, war es Mord? Ja, bitte, was denn sonst? Vielleicht war das spätere Opfer der Angreifer. Der Täter, nennen wir ihn so, hat aus Gründen der Selbstverteidigung gehandelt. Notwehr mit Todesfolge. Und dann hat er den Toten nochmal totgeschlagen. Ich meine, totgetreten. Das ist juristisch ausgeschlossen. Unsere Mediziner sagen, die Kopfwunde war nicht tödlich. Das sagen Sie erst jetzt? Ist mir gerade eingefallen. Und das finden Sie komisch, hm? Wissen Sie, ich habe dieses Spiel nicht angefangen. Wir können es jederzeit beenden. Aber wenn wir es weiterspielen, dann müssen wir es ernsthaft tun. Sonst hat es keinen Zweck. Mein Gott, sind Sie streng. Es geht hier um Menschenleben, um zwei Menschenleben. Das eine wurde zerstört. Vielleicht ist das andere in Gefahr, sich selbst zu zerstören. Sie meinen den Mörder? Ja, jeder Mörder ist in Gefahr. Den kaltblütigen Killer gibt es nur im Kino. Gibt es Tathinweise? Neben dem Toten lag so ein Holz, das man zwischen die Fenster schiebt, damit sie nicht zuklappen. Was folgt daraus? Ja, nichts. Also noch nichts. Immerhin. Weitere Hinweise? Die Techniker haben einen Faden entdeckt. Faden ist immer gut. Wolle? Streichgarnwolle. Der Faden klebte am Anorak des Toten. Das Labor sagt, er könnte von einem Mantel sein. 1A-Qualität. Mindestens 10 Jahre alt. Gut, Ulf. Wir müssen den Hinweisen nachgehen. Tut mir leid, das ist oft langweilig und langwierig. Die Nadel im Heuhaufen suchen. Die erste Frage lautet, wo ist der Heuhaufen? Telefon, Chef. Diesmal habe ich's begriffen. Mordkommission? Hier spricht Merkum. Sie erinnern sich doch? Montag früh, Lupinenstraße. Genau. Haben Sie schon... Nichts. Keine heiße Spur? Nichts. Ah ja, die Polizei. Vielleicht kann ich Ihnen einen Tipp geben. Ich habe mir die Fernsehprogramme vom Sonntagabend durchgelesen. Da lief im zweiten so ein... Das war viel. Bisschen Liebe, bisschen Eifersucht. Kein Krimi, aber spannend. Und lauter bekannte Schauspieler. Die eine, die Junge. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Steht unter der Dusche und dauernd klingelt das Telefon. So dass... Sind Sie ein bisschen knapper? Ich bin schon fertig. Solche Filme liebt man in Heinrichshorst. Ich kenne meine Nachbarn. Dieser Film ging bis 21:45. Da muss man eilig pinkeln und dann... Da machen die Hundebesitzer die letzte Runde genau zur Tatzeit. Oh, ich verstehe. Man muss die Hundebesitzer fragen. Die sehen mehr als diese Heinis, die mit ihren Streifenwagen durch die Gegend fahren und die Liebespärchen stören. Danke für den Hinweis. Hallo? Hat wieder aufgelegt. Komischer Kerl. Der Anruf kam vom Münzfernsprecher Lupinstraße Ecke Dornweg. Ausgezeichnet. Sie sind lernfähig. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin hat Bettine die Hundehalter ermittelt. Guten Morgen. Bettine, wir hören Ihren Bericht. Ja, also. Rund um die Lupinenstraße gibt es 13 Hunde. 4 Pudel, 2 Cocker, 2 Bassets, 3 Mischlinge. Sogenannte Straßenkreuzer. Ja, danke, Erik. Ein Chihuahua und ein Rauhaardackel. Typische Wohlstandshunde. Bei meinem Großonkel gab es einen Rottweiler. Der passte auf den Hof auf. Sein Nachbar hatte einen Dobermann. Nützliche Tiere. Aber hier Chihuahua. Ja, gut, dass ich nicht das Protokoll schreiben muss. Der Rauhaardackel ist ja ein Jagdhund. Und was jagt er? Kleine Mädchen, die mit dem Puppenwagen kommen. Der nächste Schritt, wir müssen die Hundehalter aufsuchen. Ja, gut. Ich übernehme die Pudel. Ich mag Pudel. Alle 4? Meinetwegen. Da freut sich der Chef, wenn die dienstlichen Pflichten und die persönlichen Interessen ineinander gehen. Sie kümmern sich um die Mischlinge und um diesen Ski-Wau-Wau. Da bleiben für mich die Cocker Spaniels und die Basset. Und wer macht den Dackel? Tja, wer hat den schönsten Puppenwagen? Den Dackel übernehme ich selbst. Na, haben Sie gut geschlafen, Bettine? Ich war bis nach 10 unterwegs, nur wegen dieser Köter. Wir hören Ihnen zu. Also, von den 4 Pudeln waren am besagten Sonntag 2 nicht in Berlin. Der dritte wurde erst kurz vor Mitternacht ausgeführt. Herrchen hatte Besuch, oder ist es halt später geworden. Pudel Nummer 4 gehört einem Ehepaar in der Lupinenstraße. Er wurde nach dem beschriebenen Softporno... Na. Nach dem beschriebenen Softporno ausgeführt. Beobachtungen? Keine. Übrigens waren alle 4 Hundehalter sehr aufgeschlossen. Die Leute wollen wissen, was sich hier praktisch vor ihrer Haustür abgespielt hat. Danke. Ulf, fahren Sie fort. Zuerst die Mischlinge. 2 davon wohnen einige Straßen entfernt. Einer wurde nach dem Film Gassi geführt, aber die Hundehalter drehen ihre Runden nach der anderen Seite. Fehlmeldung. Der dritte gehört einer alleinstehenden Frau mit Kind, die an diesem Abend bei ihrem Freund in Rüdersdorf war. Mit Kind und Hund. Die Angabe ist überprüft. Und der unaussprechliche Chihuahua. Ich will nicht im Einzelnen beschreiben, was ich dort erlebt habe. Susi, so heißt das Tier, darf abends nie auf die dunkle Straße. Sie wird die Treppe hinuntergetragen und an der Hoftür abgesetzt. Nun mach dein Geschäftchen und mach fein Pipi, Susilein. Auch das ist verbürgt. Ich habe die Leute mit Mühe von der Angst befreien können, dass Susi als Mörder verdächtigt wird. Ich war fast eine Stunde dort. Die ganze Zeit hat das Vieh gebellt. Tja, Ulf, ein Tier hat ein sehr feines Gespür. Es merkt, wenn einer es nicht mag. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber ich belle nicht. Erik, Sie haben uns mehr zu erzählen. Die beiden Bassett sind Brüder. Der Stammbaum interessiert nicht. Ja, aber die Brüder leben in einem Haushalt. Mir wurde gesagt, einer wohnt in der 23 und einer in der 25. Einer wurde in die 25 verkauft, aber er hat dort so geheult, dass er zu seinem Bruder zurückkehren durfte. Wären Sie so freundlich, auf den Grund unserer Hundebesuche zurückzukommen? Ja. Die beiden Hunde wurden am Sonntagabend ausgeführt. Nach dem Film. Von einem Ehepaar, das jeden Abend einen Spaziergang macht. Bei Wind und Wetter, Herr Kommissar. Sie behauptet, Sie hätten an der Ecke Roggenstraße einen Schatten gesehen. Er hält das für dummes Zeug. Ergebnis unbrauchbar. Die Cocker kommen nicht in Betracht. Der eine war den Abend bei Oma. Der andere wird mit dem Fahrrad ausgeführt, damit er die nötige Bettschwere bekommt. Und das schon abends um 7. Danke, Erik. Ich stelle fest, wir haben 3 Schilderungen, die einem Romanschreiber zur Ehre gereichen, aber wir haben keine Spur. Wir haben keinerlei Hinweis auf den Täter. Da ist ja noch der Dackel. Und Dackel sind Spürhunde. Und wer sich einen Dackel hält... Schon gut. Ich werde von meiner Suche nach dem Dackel berichten. Manfred, ich bitte Sie, mir dabei zu helfen. Mit dem größten Vergnügen. Der Dackel gehörte einem Dr. Grasser, Sauerkleeweg 5. Kein Arzt stand auf meinem Zettel. Mehr wusste ich nicht. Der Sauerkleeweg sieht der Lupinenstraße zum Verwechseln ähnlich. Häuser mit Stuckfassaden, die Fahrbahn mit Kopfsteinpflaster aus Kaisers Zeiten. Das Gartentor zur Nummer 5 stand offen. Die Haustür war unverschlossen. Im ersten Stock ein Messingschild. Dr. Benno Grashaar. Ich klingelte. Die Tür ging auf und ich stand einem Mann gegenüber, der mich wortlos ansah. Dr. Grashaar? Der bin ich, sagte er. Kriminalpolizei. Ich zeigte meinen Ausweis. Er nickte, bat mich herein und führte mich in ein Wohnzimmer, von dem aus man in ein Arbeitszimmer mit vielen Büchern sehen konnte. Nur der Hund war nirgends zu entdecken. Sagen Sie, Ihr Hund? Ich erzählte ihm von unserer Untersuchung. Natürlich wusste er von dem Mord und fragte ihn, ob er am besagten Tag zur besagten Zeit seinen Hund ausgeführt habe. Er schwieg ziemlich lange und sagte dann: Wir haben keinen Hund mehr. Woher wussten Sie? Wie sagten Sie so richtig? Die Grundmuster kehren wieder. Nicht nur in unseren Roman. Also, wir haben keinen Hund mehr. Seit wann? Seit April. Gestern waren es 4 Monate. Ach so. Er ist gestorben. Nein, er wurde umgebracht. Er war 11 Jahre alt und hatte Zahnstein, weil wir ihm die Zähne nicht geputzt hatten. Wussten Sie, dass man Hunden die Zähne putzen muss? Ein paar hatten sich gelockert. Und Dr. Panze, unser Tierarzt, meinte, die müsse man ziehen. Wir haben einen Termin vereinbart. Ich bin mit dem Hund hingefahren. Er zitterte. Vielleicht roch er die Gefahr. Er bekam erst eine Betäubungsspritze und dann eine Narkose. Dann wurde er operiert. 22 Zähne hat der Doktor gezogen, dieser Schinderknecht, für 170 Euro. Er wird bis morgen Mittag schlafen, meinte der Arzt. Nach 27 Stunden war der Hund noch nicht wach. Dann setzte der Atem aus. Er war tot. Oh, das tut mir leid. Was sollte ich sagen? Man kann einem erwachsenen Menschen kein Beileid aussprechen zum Tod eines Hundes, der vor 4 Monaten gestorben ist. Ich sagte, es tut mir leid, ich habe Sie ganz umsonst gestört. Sie haben mich nicht gestört. Es ist schön, wenn jemand kommt, selbst wenn er von der Mordkommission ist. Ich bin froh, dass ich Sie angetroffen habe. Mich trifft man immer. Sie arbeiten zu Hause? Wie man's nimmt. Schauen Sie. Er öffnete die Tür zum Korridor. Nein, das ist falsch. Wie heißt die Nobelvariante von Korridor? Diele. Richtig. Er öffnete die Tür zur Diele und zeigte mir, was ich vorher nicht beachtet hatte. Der Raum lag voller Bücher, Bilder, Landkarten und Prospekte. Das arbeite ich heute. Ich ordne meine Reiseunterlagen. Mexiko, Kanada, Argentinien. Dort sind Sie überall gewesen? Ja, früher, dienstlich. Privat bin ich nicht verreist. Nur einmal nach Salzburg, meiner Frau zuliebe. Ich habe Sie unterbrochen. Das tut nichts. Ich habe Zeit. Morgen, übermorgen, überübermorgen. Ich arbeite nur vormittags. Am Nachmittag gehe ich einkaufen. Dann mache ich sauber. Heute will ich mir die Badewanne vornehmen mit Meister Propper. Und dann koche ich. Wir essen abends warm. Tja. Man hat mich rausgeschmissen. Mit allen Ehren natürlich. Die Zeitschrift wird eingestellt. Sie berücksichtigt zu wenig die heutigen Leserinteressen. Der Absatz geht zurück. Nächsten Monat erscheint das letzte Heft. Und Ihre Frau? Sie arbeitet bei der Post. Auf mittlerer Ebene. Das ist der blanke Horror. Kleines Geld und große Verantwortung. Und Stress. Davon haben Sie keine Ahnung. Den Mann rausschmeißen und die Frau ausbeuten. Wissen Sie, wie das ist, wenn das Einkommen des Mannes nicht zum Leben reicht? Aber ihr habt ja eure Pension, ihr Beamten. Ihr habt ja keine Ahnung. Als man mich rausgeschmissen hat, bekam ich keine Pension. Ich hatte auch keine Frau, die für mich sorgte. Waren die Frauen auch Mangelware? Entschuldigt bitte, sagt mal, ihr seid aber noch hier bei uns im Spiel, oder? Schon gut. Trinken Sie einen Sherry mit mir. Da sich Ihre Hundemission erledigt hat, sind Sie ja sozusagen als Besuch hier. Dr. Grasser lächelte. Kommen Sie. Der Vulkanausbruch war vorüber. Wir gehen in mein Zimmer. Ich nahm die Einladung an. Die Flasche steht hinter dem Schreibtisch. Auf Ihr Wohl, Herr Kommissar. Viel Erfolg bei Ihrer Recherche. Das Fatale ist, man verliert mit der Arbeit auch die Menschen, die mit dieser Arbeit verbunden waren. Man vereinsamt. Sie waren lange bei dieser Zeitschrift? Ich bin jetzt 54. Mit 23 bin ich von der Universität gekommen. Also 31 Jahre. Davon 17 Jahre als Chefredakteur. Ein ganzes Berufsleben. Wir haben uns mit ethnografischen Fragen beschäftigt. Da haben die da oben Ethno noch für eine Richtung der Popmusik gehalten. Ich habe die halbe Welt bereist. Trinken Sie noch einen Schluck? Danke. Genug für mich. Natürlich. Sie müssen anschließend wieder zur Arbeit. Leider darf man bei Ihrem Job nicht sagen, ich beneide Sie darum. Manchmal denke ich, es ist eine seltsame Arbeit. Verbrechersuche. Aber die wenigsten Verbrechen werden von Verbrechern begangen. Die meisten Täter sind arme Teufel. Und die Tür, die sie mit ihrer Tat aufstoßen wollen, erscheint ihnen als Ausweg aus Not, aus Angst, aus Verzweiflung. Aber die Tür führt nicht ins Freie. Nie. Wohin führt sie? In größere Not, in größere Verzweiflung. Manchmal, viel seltener als wir uns einreden, führt sie einen Menschen zu sich selbst. Aber wo es um Mord geht, ist das schwierig, weil etwas Unwiderrufliches geschehen ist. Sie sind ja ein Philosoph. Das mit der Tür, die nicht ins Freie führt, haben Sie schön gesagt. Über Verbrechen sind ganze Bibliotheken geschrieben worden. Schrecklich kluge Bücher. Aber die Täter lesen sie nicht. Vielleicht hinterher, als Ausleihe aus der Gefängnisbibliothek. Ich fürchte, es gibt wenige Menschen, die sich mit der eigenen Schuld, und Verbrechen ist Schuld, rückhaltlos auseinandersetzen. Selbst wenn sie wollen, sie können es nicht. Diese armen Teufel, tun sie ihnen leid? Ich habe es mit Mördern zu tun, das vergesse ich nie. Also suchen Sie jetzt den Teufel aus der Lupinenstraße. Nehmen Sie es nicht so wörtlich. Aber Sie haben das Stichwort gegeben. Ich muss gehen. Ich danke für den Wein. Ich danke Ihnen auch für unser Gespräch. Warum? Muss man das erklären? Mir ist, als hätte ich dabei etwas gelernt. Ich weiß nur noch nicht was. Vor 200 Jahren hätte man das eine artige Antwort genannt. Er schüttelte mir die Hand und begleitete mich bis an die Haustür. Ein seltsamer Mann. Gebildet, freundlich, aber dann diese Ausbrüche wie Schreie. Hat er jemanden gesehen? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gefragt. Er war denn zur fraglichen Zeit unterwegs? Ich sage doch, ich habe ihn nicht gefragt. Und wozu bitte haben Sie ihn dann besucht? Wir wollten die Hundebesitzer fragen. Dieser Mann hat keinen Hund. Also war die ganze Aktion Fernsehabend ein Schlag ins Wasser. Es scheint so. Chef, das klingt unentschlossen. War da noch was? Dr. Grasser hat seinen Posten verloren, zu Unrecht, sagt er. Hat seinen Hund verloren, weil ein Arzt gepfuscht hat, sagt er. Sitzt zu Hause und genehmigt sich schon am Vormittag einen Sherry, während seine Frau schindert. Abends kocht er. Hausmann wider Willen. So geht es Hunderttausende. Ich entdecke nichts Auffälliges. Ich auch nicht. Aber dass so einer jemanden umbringen kann, das kann ich mir vorstellen. Aber wieso denn? Jede Tat braucht ein Motiv. Sie können keinen Roman schreiben, in dem ein Verbrechen vom blauen Himmel fällt. Ich schreibe keinen Roman. Ich suche einen Mörder. Tut mir leid, wir drehen uns hier im Kreise. Manfred schweigt und Bettine fummelt an ihrem Smartphone. Mit Verlaub, das ist doch ein Scheißspiel. Du bist so ungeduldig, Erik. Ach. Ermittlungsarbeit fordert vor allem Geduld. Willst du mich belehren? Ja, das wäre wohl zwecklos. Aber ich wollte dir sagen, dass ich eben, als ich mit meinem Handy gefummelt habe, wie du so schön sagst, eine Nachricht entdeckt habe. Von dem Paar mit dem Pudel, das nach dem Film draußen war. Von dem Paar, das nichts gesehen hat. Hat es doch. Sie hatten es nur vergessen. Sie haben den Dr. Grashaar gesehen. Der bog nämlich gerade um die Ecke, als mein Pudelpaar ins Haus zurückging. Das ist doch... Absurd! Wolltest du doch sagen, oder, Erik? Aber so ist das Leben eben, lieber Erik. Es kennt die Grundmuster, aber es geht eben seine eigenen Wege. So ein Quatsch! Was willst du jetzt aussteigen? Als Spielverderber? Mensch, Erik, wir fahren noch eine Stunde. Wenn ich mich in Ihren Disput einmischen darf. Wir müssen diesen Hinweis ernst nehmen. Ich bin bereit, Dr. Grashaar noch einmal aufzusuchen. Der Herr Kommissar? Dienstlich oder privat? Ich muss mit Ihnen sprechen. Kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Sie waren am Sonntagabend draußen. Ja. Gegen 22 Uhr. Etwa um diese Zeit? Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Sie haben nicht danach gefragt. Sie wollten wissen, ob ich meinen Hund ausgeführt habe und Sie wollten wissen, ob ich jemanden gesehen habe. Ich habe keinen Hund. Ich habe auch niemanden gesehen. Aber man hat Sie gesehen. Das kann sein. Ist dabei etwas Schlimmes? Warum waren Sie so spät unterwegs? Ich habe einen Brief eingesteckt. In der Lupinenstraße? Nein, in der Siemensstraße. Das ist die Ecke. Und dann, um Ihre nächste Frage gleich zu beantworten, bin ich in die Lupinenstraße eingebogen, dann in den Rennweg und von dort wieder in den Sauerkleeweg. Das war meine Abendrunde, als wir den Hund noch hatten. Dann sind Sie an der Mordstelle direkt vorbeigekommen. Als ich dorthin kam, war es keine Mordstelle. Ich weiß nicht. Sie sind anders als neulich. Ist etwas passiert? Aber Herr Dr. Grashaar, Sie sind zur Tatzeit unterwegs. Sie kommen sogar an den Tatort. Und davon sagen Sie mir nichts. Sie meinen meine Zeugenpflicht? Bin ich ein Zeuge, wenn ich nichts gesehen und niemanden getroffen habe? Jetzt sind Sie ein Verdächtiger. Wollen Sie behaupten, ich hätte einen Mord begangen? Sie könnten ihn begangen haben. Ja, natürlich. Das passt ja alles zusammen. Der Grashaar ist ein Krimineller. Erst hat er diesen Artikel gebracht, dann haben Sie ihn gewippt und jetzt hat er einen Mord begangen. Was sollte ich dazu sagen? Ich schwieg, aber Grashaar redete weiter. Er brauchte keinen Gesprächspartner. Er suchte nur einen Zuhörer, bei dem er seinen Frust abladen konnte. Er redete und redete. Erst ganz zum Schluss habe ich ihn unterbrochen und abrupt gefragt, haben Sie einen blauen Mantel? Ja. Darf ich ihn sehen? Gewiss. Es war ein Popelinmantel, eindeutig. Plötzlich, ich weiß nicht, was mich dazu trieb, fragte ich, haben Sie noch einen zweiten blauen Mantel? Einen zweiten... Er ging wieder hinaus und brachte einen Mantel, der dem anderen glich wie ein älterer Bruder dem jüngeren. Popeline, dunkelblau. Einheitskleidung für ältere Herren. Ist etwas mit dem Mantel? Nichts. Eine Routinefrage. Die Ärzte fragen immer nach dem Stuhlgang, wir fragen nach dem Mantel. Dieser Besuch hat mich völlig verunsichert. Trotz des Abendspaziergangs? Eben deshalb. Er war nicht überrascht. Nicht einmal verwundert. Nur einmal schien er zu zögern, als ich nach dem zweiten Mantel fragte. Aber selbst das kann ein Irrtum sein. Vielleicht sind wir auf der falschen Fährte. Das glaube ich nicht. Bettine, was machst du denn? Ich hatte irgendwo einen Apfel für die grauen Zellen. Und wozu hast du den Revolver? Was ist das da? Das ist mein Schirm. Sieht aus wie ein Revolver. Und schwarz? Lieber Ulf, ja, es ist ein Taschenschirm. Früher sagte man ein Knirps. Ein absolut friedliches Utensil. Selbst in dunkler Nacht kann man es nicht mit einem Revolver verwechseln. Moment, sag das nochmal. Was? Das mit der dunklen Nacht. Selbst in dunkler Nacht kann man meinen Schirm nicht mit einem Revolver verwechseln. Richtig. Sehr richtig. Wer hat das Holzstück am Tatort gefunden? Ich. Sah es nicht aus wie eine Waffe? Es sah aus wie ein Holz, das man zwischen die Fenster schiebt. In dunkler Nacht, bei ungenauem Licht. Also, sorry, als ich es gefunden habe, schien die Sonne. Richtig. Wir haben den Tatort besichtigt, haben die Spurensuche hingeschickt und alles ausmessen lassen. Aber wir haben die Stelle nie bei Nacht gesehen. Glauben Sie, dass uns das weiterhilft? Ich meine, dass es für unser Spiel etwas bringt. Ich verbitte mir diese Frage ein für alle Mal. Ich fahre heute Nacht in die Lupinenstraße, auch wenn ich morgen früh mit leeren Händen vor Ihnen stehe. Darf ich Sie begleiten? Ja. Ich freue mich über Ihr Angebot, Erik. Ich hoffe, wir müssen morgen früh nicht über einen Doppelmord in der Lupinenstraße reden. Guten Morgen. Sie sehen, wir haben überlebt. Erik, berichten Sie. Aber wie kann ich... Das wollen wir hören. Wie Sie können. Also gut. Abends um 10 schläft Heinrichshorst. Im Bett oder vor der Röhre. Die Straße leer, kein Mann, kein Hund. Die Mordstelle fast dunkel. Plötzlich eine Stimme aus dem Off. Herr Kommissar. Eine ruhige, wohltemperierte Stimme. Arbeiten Sie jetzt als Nachtgespenst? Ich halte mich für ziemlich abgebrüht, aber in diesem Moment fuhr mir der Schreck in die Knochen. Doch der Chef sagte ebenso ruhig: Guten Abend, Herr Dr. Grasser. Was treibt Sie hierher? Die Frage sollte ich stellen. Es ist meine Zeit. Sie wissen es. Und es ist mein gewohnter Weg, aber Sie? Hoffen Sie auf späte Erkenntnisse? Ich will genau wissen, wie es war. Wie es hätte gewesen sein können. Meinethalben. Hier hat er gestanden. Der Mörder. Der Ermordete. Der Mörder ist die Straße entlang gekommen. Wie ich? Wie Sie. Das heißt, er kann auch von der anderen Seite gekommen sein. Das können wir nicht mehr feststellen. Also der Ermordete stand hier. Hier vor dem Zaun. Und nun passen Sie auf. Hey, was soll das? Haben Sie mich erschreckt? Es ist nur ein Stück Holz. Es sieht aus wie ein Revolver. Genau. Und nun stelle ich mir vor, der junge Mann stand am Zaun. Er sah, wie der fremde Mann, nein, wie der fremde Herr vorbeiging. Und als er auf gleicher Höhe war, zog der junge Mann seine Pistole und verlangte... Geben Sie mir Geld. Oder die Uhr. Oder einfach Zigaretten. Nein, die verlangen immer Geld. Der Mörder, sagen wir lieber, der Fremde, denn er ist noch kein Mörder, ist dazu nicht bereit. Vielleicht hat er gar kein Geld bei sich. Vielleicht. Er überlegt, soll er fliehen? Soll er verhandeln? Soll er dem Burschen die Waffe aus der Hand schlagen? Aber er hat in solchen Dingen keine Erfahrung. Vielleicht ist er viel älter als der Angreifer und kann es gar nicht mit ihm aufnehmen. Was meinen Sie? Ich glaube, es war viel einfacher. Der Fremde stand plötzlich einem Kerl gegenüber, der ihn ausrauben, vielleicht sogar abknallen wollte. Mit einem Fensterholz. Das aussah wie eine Pistole. Das ist wichtig. Ja, ich glaube, sonst kann man alles, was danach kam, nicht verstehen. Reden Sie weiter, ich habe Sie unterbrochen. Der Fremde hat den Mörder, denn er war der eigentliche Mörder, nicht der andere, den er in die Sache hineingerissen hat. Er hat ihn zurückgestoßen. Mit aller Kraft. Mit der Kraft, die die Angst verleiht, ohne jedes Nachdenken. Ja, so muss es gewesen sein. Und bis hierher ist es eine alltägliche Geschichte. Überfall, Notwehr und die Folgen. Aber dann beginnt das Verbrechen. Der junge Mann ist zu Boden gefallen, er ist in sich zusammengesackt. Er war nicht tot. Wahrscheinlich war er bewusstlos. Und nun folgt der Exzess. Waren das zwei Killer, die sich gegenseitig fertig machen wollten? Das ergibt keinen Sinn. Wer zertrampelt einen wehrlosen Menschen? Wer wird zum Tier, nur weil man ihm ein paar Mark nehmen will? Vielleicht war der Mann wirklich tot. Ich meine für den Fremden. Sekunden vorher war er ein Mensch, der nichtsahnend einen Abendspaziergang macht. Nun hat er einen anderen Menschen umgebracht. Vielleicht denkt er, Dieser Lump hat mir den Mord aufgeladen, den er selbst begehen wollte. Das ist nicht logisch. Logisch? Aber Herr Kommissar, die wenigsten Verbrechen werden von Verbrechern begangen. Das sind Ihre Worte. Und nur diese Verbrechen sind logisch, denn sie sind professionell und bis ins Letzte durchdacht. Die anderen... Warum trampelt er auf dem Toten herum? Das weiß wohl nur der, der es getan hat. Und selbst der hat es nur für diesen Moment gewusst. Man müsste mehr von ihm wissen. Vielleicht war die Grenze erreicht, bis zu der wir etwas aushalten. Er war am Ende. Und nun hatte ihn auch noch einer zum Totschläger gemacht. Ist Ihnen eigentlich klar, dass das von Ihnen entworfene Psychogramm auf Sie selber passt? Natürlich. Wir können immer nur das eigene Psychogramm erstellen. Ich könnte Sie verhaften lassen und unter Anklage stellen. Wozu? Ich laufe Ihnen nicht weg. Im Gegenteil, ich laufe Ihnen über den Weg. Und eine Anklage braucht Beweise. Trinken Sie noch einen Sherry mit mir? Von hier aus sind es nur 2 Minuten. Danke, heute nicht. Aber ich begleite Sie. Sie gingen die Straße hinunter. Ich ging 5 Schritte hinter Ihnen. Sie hatten mich völlig vergessen. Och, armer Erik. Haben Sie Verwandte des Verstorbenen ermitteln können? Bisher niemanden. Es ist, als sei er allein auf der Welt gewesen. Umso besser. Ich verstehe Sie nicht. Der Tod ist schlimm immer nur für die anderen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe neulich gesagt, Sie darf man nicht um Ihren Beruf beneiden. Ich revidiere mich. Ich beneide Sie. Sogar um diesen Fall. Ist es schlimm, dass Sie Ihren Job verloren haben? Den Job? Darum geht es nicht. Sie kennen die Geschichte von Sisyphus und dem Stein. Sie ist in vielen Varianten erzählt worden. Ich habe eine neue. Mir ist der Stein weggenommen worden. Da fällt der Mythos in sich zusammen. Aber das geht bekanntlich vielen so. Gute Nacht, Kommissar. Gute Nacht, Doktor. Soweit mein Bericht. Nebenbei, ich bin so klug als wie zuvor. Ich auch. Ihr Dr. Grasser ist viel zu clever. Dem können Sie keinen Mord nachweisen. Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Sie sind aber hartnäckig. Ich schreibe keinen Krimi. Ich kann mir den Täter nicht ausdenken. Aber ich habe auch keinen Abgabetermin für ein Manuskript, bis zu dem der Fall gelöst sein muss. Polizeiarbeit fordert vor allem Geduld. Wir fahren noch 30 Minuten. Immerhin. Ja, ich verstehe. Da fällt mir ein, morgen um 11 ist die Beisetzung des Opfers. Wir wissen jetzt, der junge Mann hieß Robin Karwitz und wohnte bei einer sehr alten Tante. Sie wird morgen kommen. Ich erwarte Sie alle vor der Friedhofskapelle. Als Trauergemeinde. Auch das noch. Darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Das schwarze Kostüm. Sie sehen bezaubernd aus. Danke. Es ist wichtig, einen Menschen würdig zu verabschieden. Gerade wenn seinem Leben die Menschenwürde gefehlt hat. Ich habe mit der Tante gesprochen. Er war ein armes Schwein. Einer, der es nicht gepackt hat. Schulabschluss mit Ach und Krach, die Lehre abgebrochen. Er hat sich so durchgeschlagen, sagt die Tante. Darauf steht keine Strafe. Und schon gar nicht die Todesstrafe. Chef! Da drüben, hinter dem Lebensbaum, steht Ihr Doktor. Na und? Er trägt einen dunkelblauen Wollmantel. Nein. Doch, schauen Sie doch hin. Nein und nochmal nein. Ich schaue nicht hin, denn da steht kein Dr. Grasser, der zur Feier des Tages seinen 3. blauen Mantel angezogen hat. Das, verzeihen Sie meinen harten Ausdruck, das ist billige Kolportage. Stil eines Groschenromans. Dafür sollten Sie sich zu schade sein. Wie wollen Sie denn den Täter stellen, wenn Sie die Indizien missachten? Das sind keine Indizien, das ist ein fauler Trick. Müsst ihr so laut sein? Wir sind auf dem Friedhof. Wieder lassen wir laufen. Reden Sie keinen Unsinn. Wir müssen uns eingestehen, dass es nicht gelungen ist, Dr. Grashaar zu überführen. Obwohl wir ihn in die Enge getrieben haben. Obwohl ich überzeugt bin, dass er die Tat begangen hat. Aber der Doktor... Und nun falle ich aus der Rolle und sage, Manfred, Sie waren verteufelt gut. Sie haben mich ziemlich in die Enge getrieben, Chef. Sie haben Ihr Handwerk gelernt, Genosse Oberleutnant, wenn ich Sie ausnahmsweise so nennen darf. Ja, und unser Fall? Bleibt ungeklärt. Kommt zu den 4%, die gar nicht oder per Zufall nach 20 Jahren aufgelöst werden. Damit kann ich als Autor nichts anfangen. Der Genosse Oberleutnant müsste vielleicht doch mal einen guten Krimi lesen, um zu sehen, wie man einen verwickelten Fall löst. Jetzt fang nicht wieder an. Darf ich mich an Ihrem Disput beteiligen? Ich stelle fest, bis hierher waren wir erfolglos. Aber der Fall ist nicht abgeschlossen. Für mich ist es viel zu früh, ihn ins Archiv zu geben. Woher sprechen Sie eigentlich so gut Bayerisch, Manfred? Ich habe 5 Jahre in München studiert. Astrophysik. Ich wollte hoch hinaus. Und deshalb klingt der alte Bergum wie einer aus Schwabing. Ja, damit man ihn nicht mit dem Dr. Grashau verwechselt. Ja, obwohl es dieselbe Stimme ist. Tut mir leid, ich habe nur eine Stimme. Richtig. Man kann die beiden nicht verwechseln. Aber man erkennt, dass es dieselbe Stimme ist. Meine Stimme. Und die verrät Sie, Herr Dr. Grashau. Ihre Stimme verrät, dass Dr. Grashau und der alte Berkum nur eine Person sind. Jetzt sind Sie unfair, Kommissar. Unfair? Der Mörder sagt dem Polizisten, Sie sind unfair, weil Sie mir einen Mord nachweisen. Moment, ich verstehe das nicht. Dabei ist es so einfach, liebe Bettine. Man muss nur die Zeichen, die der Täter hinterlassen hat, richtig lesen. Wir haben nach einem blauen Mantel Ausschau gehalten. Umsonst. Vielleicht war es eine blaue Hose oder eine Jacke, was weiß ich. Wir haben das Fensterholz verdächtigt. Es hat uns nicht weitergebracht. Und? Was zaubern Sie jetzt aus dem Hut? Nichts. Kein geheimnisvolles Indiz, mit dem der Herr Kommissar seine Mitarbeiter und seine Leser überrascht. Sie machen es wirklich spannend. Erinnern Sie sich an den ersten Anruf vom alten Berkum? Montag, vorm Aufstehen. Er hat uns den Mord gemeldet. Ja, und dann war er weg. Richtig. Er hat einfach aufgelegt. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Die meisten Zeugen tun sich wichtig. Die wollen mit Namen und voller Adresse erfasst werden. Ja, und beim nächsten Mal war es genauso. Nicht ganz. Diesmal konnten wir den Apparat ermitteln, von dem der Anruf gekommen war. Von einem Münzfernsprecher. Das hätte mich stutzig machen müssen. Warum hatte sich der Anrufer anonymisiert? Warum verstellte er uns die Möglichkeit der Rückfrage? Diese Fragen hätten wir stellen müssen. Aber wir waren viel zu sehr mit unseren eigenen Überlegungen beschäftigt. Wir haben nicht ordentlich zugehört. Trotzdem weiß ich nicht, was das mit diesem ominösen Dr. Grashau zu tun hat. Wollen Sie uns weismachen, dass er, der mögliche Täter, sich in den alten Berkum verwandelt und selbst die Polizei angerufen hat? Sie wissen aus Ihren Romanen, dass das immer wieder vorkommt. Täterwissen ist eine Last, unter der man zusammenbrechen kann. Ja, das stimmt. Schon kleine Kinder laufen zur Mutter und beichten, dass sie, ja, den Milchtopf zerbrochen haben. Lyrik, wo bleibt Ihre Beweisführung? Ich bin schon dabei. Was hat uns Berkum in seinem zweiten Telefonat mitgeteilt? Eigentlich nichts. Er hat gefragt, wie weit die Ermittlungen fortgeschritten sind. Und dann? Dann hat er vorgeschlagen, die Hundehalter zu befragen, weil die am Sonntag nach dem Krimi... Nach dem Softporno. Ja, meinetwegen, mit ihren Vierbeinern Gassi gehen. Um 10. Zur Tatzeit. Genau. Ich wiederhole. Genau. Und nun frage ich Sie, sehr geehrter Herr Berkum, woher wussten Sie, dass die Tatzeit Sonntag 22 Uhr war? Das war doch bekannt. Sie dürfen ruhig bayerisch sprechen. Also, das war bekannt. Wem war es bekannt? Die Polizei ging von einer Tatzeit gegen 22 Uhr aus. Das war eine vorläufige Annahme, die nicht veröffentlicht wurde. Genaue Angaben waren erst nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung möglich. Das heißt, zur Zeit Ihres Anrufs gab es nur einen Menschen, der genau wusste, wann der junge Mann zu Tode gekommen war. Der Täter. Richtig, der Täter. Wenn der Anrufer über dieses Wissen verfügte, dann hatte er es vom Täter. Aber wie? Hatte ihm der Täter von seiner Tat erzählt? Sehr unwahrscheinlich. War er Zeuge des Verbrechens? Dann hätte er den Täter gesehen, vielleicht sogar erkannt. Davon war keine Rede. So bleibt nur eine Möglichkeit. Berkum selbst war der Täter. Genauer gesagt, er war sein alter Ego. Er war, bis auf den Dialektunterschied, der Dr. Grasser unserer Geschichte. Die Stimme Berkums war die Stimme des Mörders. Manfred hat diese Doppelgestalt erfunden. Den Mörder und den, der die Tat verrät, weil sie ihn erdrückt. Eine beeindruckende psychologische Studie. Am Ende war es wie im wirklichen Leben. Der Täter macht nur einen Fehler und der bricht ihm das Genick. Herr Dr. Grasser, ich verhafte Sie. Sie stehen im Verdacht, Robin Karwitz ermordet zu haben. Die genauen Tatumstände werden im Verlauf des Verfahrens geklärt. Och, armer Grasser. Ja, und armer Manfred, ne? Aber also die Beweisführung, also die finde ich genial. Ach, ich nicht. Die Zeitangabe in Bergums Anruf hätte uns allen auffallen müssen. Wir haben nicht gut zugehört. Und der bayerische Dialekt war so überzeugend, dass ich den Grasser im Berkum nicht erkannt habe. Danke. Das Spiel ist aus. Sie haben gewonnen. Chapeau. Ich gestehe, lieber Friedrich Wilhelm, dass ich Ihren Auftritt in unserer Runde mit gehörigem Misstrauen erwartet hatte. Es gab da drüben, wo Sie herkommen, zu vieles, was meinem Rechtsempfinden widerspricht. Jetzt nachträglich denke ich, schade, dass Sie damals nicht Kommissar geworden sind. Solche wie Sie werden überall gebraucht. Nehmen Sie das nicht allzu ernst, Chef. Manfred neigt in seinen Schlusskapiteln zur Sentimentalität. Wir sind gleich am Ziel. Aber eines wollte ich noch fragen. Arbeitet Ihre Frau wirklich bei der Post? Bei der Bahn. Das ist die gleiche Chose. Nur mit Personenbeförderung. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Dort erreichen Sie alle vorgesehenen Anschlusszüge. Danke für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes... Ein Spiel von Peter Gugisch. Mit Udo Schenk, Friedhelm Ptock, Gustav Peter Böhler, Peter Rühring, Max von Pufendorf und Claudia Eisinger. Komposition Tobias Krämer. Ton Andreas Stoffels und Sonja Rebel. Regieassistenz Jürg Andreas Meister. Regie Uwe Scharek. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.